Wer das Kino liebt, liebt nicht unbedingt, aber kennt und achtet doch Jean-Luc Godard. Außer Atem, Die Verachtung, Pierrot le Fou, das sind Klassiker der 60er Jahre. Und dann? Ja, dann folgten und folgen weiterhin Filme, aber sie finden nur noch wenig Beachtung. Dabei gilt Godard vielen als einer der wichtigsten und als einer der größten Regisseure überhaupt. Und zu denen gehört der Regisseur Christian Petzold. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Jean-Luc Godard wird heute 80 Jahre alt. Sie sind ziemlich genau 30 Jahre jünger. Wissen Sie noch, wann und mit welchem Film Sie Bekanntschaft mit Godard gemacht haben? Ja, der unvorbereitet im WDR 3. Also Sie saßen vorm Fernseher und es kam unverhofft ein Godard-Film? Weekend war das. Und das habe ich mit meinem kleinen Bruder, der war 14, ich war 16. Und wir sahen den Weekend. Und ich war total schockiert. Ich habe das gar nicht einordnen können. Das war ja gar nicht wie das Erzählkino, was man sonst sehen konnte. Aber es gab ja damals Moderatoren und es gab auch ein Gespräch nachher. Die erklärten uns ein wenig den Film. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat auch ein bisschen in dieser kulturellen Einöde, aus der ich da stamme, dieser Kleinstadt da zwischen Wuppertal und Düsseldorf, waren solche Sendungen unfassbar wichtig. Das war ein bisschen so eine Volkshochschule. Und da habe ich Weekend gesehen und habe dann über Hitchcock mehrere Jahre später in einem kommunalen Kino in Düsseldorf, das hieß Black Box, ja, das zeigte eben mehrere Godard-Filme und da sah ich diese ganzen Klassiker, Pierrot le Fou und Le Mépris und Außer Atem und Außenseiterbande, die konnte ich da sehen. Ja? Und die waren natürlich schon für mich nicht unbekannt, weil ich über sie gelesen hatte und ich habe übrigens Godard, bevor ich ihn als Filmemacher wahrgenommen hatte, habe ich ihn als Kritiker und Essayist kennengelernt. Und war das so ein Erlebnis, könnte man sagen, als Sie einen Film von Godard gesehen haben? Das hatte so was Elektrisierendes? Der Godard hat mal, das war Mitte der 50er Jahre, als er für die Cahiers du Cinéma geschrieben hatte, hat er über Regisseure geschrieben, die mir zu dem Zeitpunkt, wo ich die Texte von ihm gelesen habe, auch alles bedeutet haben. Also das New American Cinema und auch die schwarze Serie. Und da hatte über einen Film von Sam Fuller, 40 Guns, hatte er einen Text geschrieben. Und da standen solche Zeilen drin wie, sowas wagt doch niemand. Eine Büchsenmacherin, also eine Frau, die Gewehre herstellt, schon eine Frau, die ein Gewehre herstellt, trifft einen Revolverhelden und die verlieben sich. Und das passiert in dem Film so, dass die Büchsenmacherin ihr bestes Stück, das beste Gewehr, dem Revolverhelden gibt. Und der schaut durch den Lauf des Gewehres, schaut er die Frau an. Und dann gibt es eine Randfahrt an die Frau und dann gibt es einen Schnitt und dann küssen die beiden sich. Und da sagt der Godard, das ist großartig. Und so wie der diesen Fuller-Film beschreibt, so hat er auch Filme dann gemacht. Das hat mir gefallen. Als ich dann die ersten Godard-Filme sah, erkannte ich die Fuller-Filme in den Godard-Filmen wieder. Godard sagt ja selbst, es gebe gar keinen Godard-Stil. Und trotzdem gilt er ja als ein enorm einflussreicher Regisseur. Was gibt er denn dann weiter, wenn es nicht sein Stil ist? Nee, die gibt es auch nicht, diesen Stil. Also ich finde es ja auch mal ganz furchtbar, Regisseure, die sagen, sie hätten Stil, sind ja eigentlich schon erledigt. Also das Tolle an Hawks oder Hitchcock, die ja nun seine Väter sind, ist ja so, dass sie immer wieder sich geändert haben. Hawks hat, glaube ich, Pharaonenfilme gemacht, hat seine eigenen Drehbücher dreimal verfilmt, hat Western, Komödien, Science-Fiction gemacht, Horrorfilme. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz tief bei Godard drin ist, dass er eigentlich keinen Stil entwickeln will. Denn Stil ist etwas, was man vermarkten kann, das interessiert ihn nicht. Gut, aber wie kommt es dann, dass man von ihm als einem der einflussreichsten Regisseure der Welt spricht? Na, weil er, als es noch das richtige Kino gab, im Grunde genommen den Mainstream begleitete, auseinandernahm und ihn untergraben hat. Und das fehlt uns ja heute. Aber diese Untergrabung, ich weiß nicht, ich glaube sogar Bonnie und Clyde, sollte, bevor es Arthur Penn war, sollte das Godard verfilmen in Amerika. Also die Verbindung des amerikanischen New Hollywood Kinos zur Nouvelle Vague, das gehörte zusammen und da war der große Einfluss da. Heute ist das leider nicht mehr so. Heute haben die Filme, die es beim Schleckermarkt gibt, gesiegt. Also so eine Haltung mehr vielleicht. Denn der meistzitierte Satz von Godard lautet ja, man muss keine politischen Filme machen, sondern Filme politisch machen. Ja, das kann man doch, wenn man, das ist ja nun immer das Problem, zum Beispiel bei den großen Festivals kann Berlinale, Venedig, ist ja so, dass die Berlinale sich so ein bisschen auf das politische Kino fixiert hat im Wettbewerb. Und das ist ja genau das Kino, gegen das Godard mit diesem Zitat angeht. Wir können natürlich 1000 Filme machen, die genauso wie 19. Jahrhundert sind und alle Probleme dieser Welt, ob das nun AIDS ist, Klitoralbeschneidung, was weiß ich, immer in dieselbe Fernsehfilmmuster packen. Für und Frieden und Freiheit. Eigentlich müssen die Filme selber politisch sein. Die Filme müssen selber in ihrer Struktur, müssen in ihrer Herstellung, müssen die ihre eigene Herstellung reflektieren. Und das tun sie ja nicht. Der Regisseur Christian Petzold im Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen über Jean-Luc Godard, der heute 80 Jahre alt wird. Herr Petzold, wie würden Sie denn Godards Einfluss auf Ihre Filme beschreiben? Es gab so einen ganz komischen Moment. Das war, als ich selber dann anfing, richtige Spielfilme zu drehen. Da war das so, dass zu dem Zeitpunkt ich natürlich Godard alles gesehen habe, aber ich musste mich abwenden. Wie ein bisschen von so einem Vater. Man musste sich vom Vater abwenden. Ich konnte nicht diese Überreflexion, diese Dekonstruktion, konnte ich nicht machen. Sonst hätte ich nicht anfangen können zu arbeiten. Also Filme drehen heißt Godard vergessen. Ja, das sagte er selber ja auch. Er würde auch nicht seine eigenen Filme anschauen, wenn er einen Fiction-Film machen würde. Also das geht einfach nicht. Man muss ja auch ein bisschen blöd sein, wenn man anfängt zu drehen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich noch so unschuldig war, dachte ich mir, das ist zu viel Nachdenken. Das muss erst mal gemacht werden. Ich glaube, das würde er genauso machen. Und der Einfluss? Gibt es einen Einfluss? Bei den letzten drei Filmen habe ich am Ende immer aus Vornamen kam von Godard zitiert. Habe den Film auch teilweise gezeigt, obwohl es ganz anderes Kino ist, aber ich musste es einfach zeigen, weil das große Thema eigentlich bei den letzten Godard-Filmen ist ja das, dass die Menschen immer zu spät kommen. Und wenn sie etwas verstehen, ist es zu spät dazu. Und eigentlich ist es, finde ich, das Thema aller Kinogeschichten. Und bei Vorname kam, geht ja darum, sie simulieren Dreharbeiten, die einen Banküberfall zum Thema haben, um wirklich eine Bank zu überfallen. Und sie liegt zum Schluss in ihrem Blut, alles ist schief gegangen. Und da läuft so ein Kellner an ihr vorbei, der kommt aus dem Nichts, so eine Godard-Gestalt, ganz großartig, kommt aus dem Nichts. Und dieser Kellner, ich habe mal eine Frage, und er beugt sich über sie und sagt, Mademoiselle, was kann ich Ihnen dienen? Und da sagt sie, wie heißt das zum Schluss, wenn die Guten auf der einen Seite sind und die Bösen auf der anderen Seite und alles ist verpfuscht und trotzdem atmen wir? Und da sagt der Kellner, das ist die Morgenröte, Madame. Und das ist einfach so ein toller Satz, finde ich, für das Kino. Da dachte ich mir, den merke ich mir immer und damit höre ich fast immer die Filme auf. Man sagt ja, Sie gehören zur sogenannten Berliner Schule. Da gehören noch ein paar andere dazu, also Thomas Arslan oder Angela Schanelek, Christoph Hochhäusler. Sehen Sie eigentlich Verbindungen zwischen der Nouvelle Vague und der Berliner Schule? Vielleicht ist die Berliner Schule die Sehnsucht, eine Gruppe zu sein, die miteinander redet. Und das ist ja nun das, was die Nouvelle Vague gewesen ist. Und das ist das, was die Einsamkeit heutzutage von Godard, über die er selber spricht, und die tiefe Melancholie in dieser Einsamkeit dann in der Schweiz da in seinem Studio zu sein. In dieser Einsamkeit oder Melancholie steckt ja die Sehnsucht nach der Gruppe, mit der er mal geredet hat. Und das ist im Grunde genommen die Redaktion der Cahiers du Cinéma, das ist die Kinemathek von Langlois, das ist Bazin und seine Freunde. Und die hat er alle verloren, durch Tod oder durch Konflikte, wie bei Truffaut. Und ich glaube, alles, was wichtig ist im Kino, sind immer Gruppen gewesen, die miteinander geredet haben. Ob das der Neorealismus war, ob das das russische Kino gewesen ist. Die Sehnsucht, eine Gruppe zu sein, die miteinander redet und eben nicht nur alleine mit Drehbüchern zu Empfängen geht und Redakteure und Produzenten versucht zu überzeugen und einem Staubsaugervertreter immer ähnlicher zu werden. Diese Sehnsucht, die treibt, glaube ich, auch die Berliner Schule um. Das finde ich ganz berührend, dass Sie das sagen, als ich mir noch mal so vergegenwärtigt habe, dass ja Godard mit seinen Freunden, mit seinen Mitstreitern, also eben mit Truffaut, mit Chabrol, Romer und so weiter, die haben ja in den 50er Jahren sozusagen gewohnt in der Pariser Cinémathèque und haben Filme gesehen, gegessen geradezu und dann darüber diskutiert und dann darüber wieder in den Cahiers du Cinéma geschrieben. Und das klingt so wie so ein funkelnder, fester, aber auch ganz ferner Kosmos, so wie eine wirklich unwiderruflich untergegangene Welt. Ich glaube nicht, dass sie unwiderruflich untergegangen ist, aber natürlich war das Kino in den 50er, 60er Jahren etwas, was so unfassbar wichtig war. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir in Deutschland viel zu spät bekommen haben durch die 70er Jahre, durch Kluge, Straub, Fassbinder, Wenders. Das haben die Franzosen und Italiener viel früher gehabt. Also nach dem Holocaust und nach dem Nationalsozialismus musste man eigentlich sich die Welt erzählen. Denn irgendwo kommen wir her, wo wollen wir hin? Und das Kino ist der einzige Ort, wo das erzählt werden kann. Romane kommen immer viel, viel später. Die kommen immer dann, wenn alles abgehangen ist. Und das Fernsehen kommt sowieso immer zu spät. Und das Kino ist eigentlich dieser Ort gewesen, wo alles schon verhandelt worden ist. Der Godard hat später in seinen Reisetexten, wo er so Filmreisen gemacht hat, immer schon auf die Verbindung von Murnaus, Nosferatu und Deutschland im Jahre Null hingewiesen, dass eigentlich die Monster schon sichtbar waren im Kino, die kommen werden. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ging um die unwiderruflich untergegangene Welt dieser eingeschworenen Gruppe da in den 50er Jahren. Ja, das haben die, das ist doch so, wenn man ins Kino geht, ist man einsam, aber wenn man aus dem Kino rauskommt und zusammen sitzt und redet, wird man nachher klüger durch das Gespräch, als wenn man alleine geblieben wäre. Und die waren wahnsinnig klug. Also diese Texte da, Godard-Kritiker, wahre Geschichte des Kinos, auch die Truffaut-Kritiken sind unfassbar kluge Texte. Und das könnte man sich heute, wo wir mit Service-Kritiken ja nur noch zugange sind, also so, wo uns dauernd solche Sätze um die Ohren geknallt werden, wie er schenkt uns tolle Bilder und sowas, das war bei denen überhaupt nicht möglich. Die haben die ganze Freude und die Lust, aber auch oder auch die Verachtung, die man haben kann, manchen Filmoperationen und Filmen gegenüber, haben die mit einer positiven und lebensbejahenden Art und Weise beschrieben und klug. Das ist immer noch etwas, was mir richtig fehlt, solche Nachbarschaften. Ich glaube auch nicht, dass das vorbei ist. Die Kinos kommen wieder, so wie die Malls an den Stadträndern verschwinden und Karstadt-Aktien steigen werden, weil sie in den Städten sind, werden auch die Kinos wiederkommen.